Gesegneter Lauf. Sonnenwendfeuer. Flamm auf nun. Flamm auf. Die Flamme lodre durch den Rauch. Der geht den alten heiligen Brauch. So wird das Herz erhoben. Feuer, wenn du zum Himmel flammst, grüße die Sonne, der du entstammst. Künde das treu, wir gehüte die Glut. Heiliges Erbe, das in uns ruht. Flamme empor, Flamme empor, steige mit lodernden Scheine von den Gebirgen am Rheine, glühend empor, glühend empor, auf allen Höhen, auf allen Höhen, leuchte du flammendes Zeichen, dass alle Feinde erbleichen, wenn sie dich sehen, wenn sie dich sehen. Heilige Glut, heilige Glut, rufe die Jugend zusammen, dass bei den lodernden Flammen wachse der Mut. Wachse der Mut, leuchtender Schein, leuchtender Schein. Siehe, wir singenden Paare, schwören am Flammenaltare, Deutsche zu sein, Deutsche zu sein. Höre das Wort, höre das Wort, Vater im Leben und Sterben, hilf uns die Freiheit erwerben, sei unser Hort, sei unser Hort. Roter Brand, glühe auf! Nimm durchs Land deinen Lauf. Brenne, wach, die Halm und Lauen. Roter Brand, glühe auf. Wenn es liegt, Flamme weit, das zerbricht Dunkelheit. Leucht den Jungen und den Alten. Licht muss doch den Sieg gehalten. Wenn es liegt, Flamme weit. Wachse und lodre, glühender Brand, leuchte hinaus in das deutsche Land. Zünde und Pferde, rassende Glut, von Herzen grüßig, vertreuend und gut. Nicht klagen und zagen, beginnen und wagen, die Fahne tragen in Sonne und Sturm. Wir zündern die Brände und heben die Hände zur Zeitenwende und sind neue Zeit. Kein Tag nur zittern, nicht Zweige zerflittern, es wächst sich gewittern, es rollt wieder auf Boden. Danke. Die Sonnennacht ist ein ja seltsam Ding. Es stehen viel Schäme mit uns im Ring. Es stehen viel Tote in unseren Reihen und starren mit uns in die Glut hinein. Gefallene Brüder, die einst voll Kraft und heißem Empfinden gewirkt, geschafft. Erschlagene, heimatvertrieben, blind, die Roman gemeuchelt mit Weib und Kind. Viel Tausend, die einst den Flammen nah, stehen still nun ums Feuer und sind mit da. Ihr könnt sie nicht sehen, ihr hört sie nicht. O Schemen und Schatten sind viele im Ring und jeder von ihnen am Leben hing. Und jeder wie wir einst ein Kämpfer hart für Volkstum und Heimat und Väterart. Denn was sie gewesen, das sind nun wir. Wir sind die Erben. Wir stehen hier gemeinsam mit ihnen zur Sonnenwendnacht im Ring um das Feuer und halten wach. Nur der Freiheit gehört unser Leben, lass die Fahnen den Wind. Einer stehe dem anderen daneben, auch geboten wir sind. Oh, lass wie noch lodert, ist die Welt nicht ein. Wie wir es eben im Gedicht gehört haben, stehen mit uns alle die um das Feuer, die vor uns waren, vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden. Denn diese Sonnenfeuer sind auf unserem deutschen Boden und auch auf germanischem Boden uralt und überliefert. Sie brannten an den externen Steinen vor 2000 Jahren. Sie brannten in all der Zeit, selbst in der Christianisierung. Sie wurden umgefälscht zu Johannesfeuern, weil man sie nicht verbieten konnte. Und sie sind von allen Deutschen in die Welt mit hinausgenommen worden. In dieser Sonnennacht brennen Feuer in Südamerika, genauso wie in Russland und in anderen Gebieten, wo Deutsche hingezogen sind und gesiedelt haben. Überall dieser Lichtkult, überall das Bedürfnis für die Sonne und das Sinnbild für die Sonne, ein Feuer anzuzünden. Eigentlich könnte man sich sagen, wir haben jetzt so lange Tage und so kurze Nächte, wozu dann das Feuer? Wir brauchen es auch nicht zur Wärmung jetzt. Aber unsere Vorfahren und auch wir wissen, dass jetzt die Nächte länger werden, die Tage werden kürzer, es wird kälter und irgendwann kommt dann die Wintersonnennacht, wo die Sonne sich kaum über den Horizont erhebt. Und dieser Kreislauf des ewigen Auf und Ab, der Sonnenspirale, des Aufgangs der Sonne, des Niedergangs der Sonne, das wurde von unseren Vorfahren bewusst im Brauch erlebt. Sie wussten, es gibt nicht immer nur Wärme, es gibt auch Kälte. Sie wussten, es gibt nicht immer nur Glück, es gibt auch Leid. Sie wussten, es gibt nicht immer nur Erfolg, es gibt auch Misserfolg. Und sie wussten, wir sind in diesen Kampf gestellt, wir sind in die Auseinandersetzung gestellt. Wir können nicht genießen, wie vielleicht manche Völker des Südens, denen die Bananen in den Mund wachsen. Wir müssen um unser Dasein kämpfen. Wir mussten es vor Jahrtausenden. Wir mussten uns schützen vor der Kälte. Wir mussten für den Winter Nahrung sammeln. Und deswegen war es erforderlich, dass wir Vorsorge betrieben. Und weil man alles dies wusste und weil man in aller Fröhlichkeit des Sommers und der Sommersonnennacht dies wusste, deswegen hat man gesagt, wir feiern zur Ehre der Sonne, weil wir sie brauchen. Wir brauchen sie wieder, wir brauchen das Feuer, wir brauchen das Licht. Wir sind hungrig nach dem Licht und deswegen zünden wir das Feuer an. Heute ist es uns ein Sinnbild dafür, dass wir bei uns in Deutschland die deutsche Art bewahren wollen, dass wir bei uns in Deutschland die deutschen Bräuche bewahren wollen, dass wir bei uns in Deutschland die deutsche Sprache bewahren wollen. Alles das ist bedroht. Wir wissen, dass Fremde hereinkommen, dass Fremde gefördert werden. Wir wissen, dass diese Fremden sich breit machen, frech werden und sagen, in 20 oder 30 oder 40 Jahren gehört uns Deutschland und nicht mehr euch. Wir stehen dafür, dass es anders wird. Wir stehen für den Gedanken unserer Ahnen, das Volk zu bewahren, das Reich zu erhalten, unser Land zu beschützen. Und wenn man vor 300 Jahren Armeen aufgeboten hat, um vor Wien die Türken zu schlagen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass heute eine Landnahme stattfindet, die genauso schlimm ist wie die beabsichtigte vor 300 Jahren. Nur heute kommen sie mit Touristenbussen und heute kommen sie mit Schlepperbanden, aber der Erfolg ist dasselbe. Sie wollen unser Heimatland besiedeln. Sie wollen uns ihren Lebensstil aufzwingen. Sie wollen, dass wir nicht mehr nach unserer eigenen Art leben können. Und deswegen sind wir aufgeboten. Deswegen ist unser Kampf so wichtig. Aber dieser Kampf braucht auch einmal Verschnaufpausen. Er braucht auch einmal Ruhepausen. Er braucht auch einmal Pausen, wo wir einfach nur feiern, wo wir einfach nur fröhlich sind. Und das ist die Sommersonnenwende, ein Brauch, der seinerzeit schon immer dazu gedient hat, sich einerseits natürlich auf die Sonne zu beziehen, andererseits aber auch darauf, dass wir letztlich uns finden, uns vereinigen und zu einer großen Gemeinschaft zusammenschließen. Früher im Volksbrauch war es die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Heute bei uns in der großen Gemeinschaft ist es natürlich auch das, aber es ist mehr darüber. Wir sind in ein Volk gestellt und wir fühlen uns verpflichtet in der Volksgemeinschaft. Wir wollen uns zusammenschließen und das war unser Schwur an diesem Feuer zu einer Volksgemeinschaft. Wir wollen nicht das Trennende bei uns sehen, sondern wir wollen das Verbindende bei uns sehen. Wir wollen versuchen, diejenigen in unserem Volke, die noch nicht zu unserer Art, zu unserem Glauben, zu unserer Auffassung und Weltanschauung gefunden haben, zu uns zu ziehen. Wir wollen uns bemühen, diejenigen, die noch verblendet sind, von dem Gedanken der Umerzieher zu befreien, ihnen klarzumachen, dass das, was von denen gepredigt wird, selbstmörderisch ist und für unser Volk keine Zukunft bietet. Wir wollen mit anderen Worten das gute Gewissen der deutschen Nation sein. Und das sei unser Schwur hier an diesem Feuer, das sei unser Glaube, das sei unsere Überzeugung. Wir wollen hier von diesem Feuer in das Land mitnehmen, unsere Überzeugung, unsere Kraft, unseren Mut, unsere Zähigkeit, unsere Art zu bewahren, unser Volk zu bewahren, unsere Sprache zu bewahren und letztendlich dann in diesem Volke auch den Sieg zu erringen. Das sei unser heiliger Glaube. Den ersten Kranz den Brüdern, die gefallen, die ihren Opfergang für Deutschland schritten. Damit wir leben, haben sie den Tod erlitten, ihr Opfer strahlend vor uns allen. ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit. Deutschland, Vaterland, wir kommen schon. Im nächtlichen Dunkel ein Feuerbrand. Wir stehen, das Antlitz ihm zugewandt. Es soll uns der strahlende Feuerschein für alles Lebendige Sinnbild sein. Das Leben, wir haben's als Unterpfand, zu wirken für unser Volk und Land. Leben heißt kämpfen ums Erdenglück, heißt vorwärts und aufwärts und nie zurück. Zusammenstehen, wo Not uns droht. Zusammenhalten, trotz Nacht und Not. Heißt strahlen und leuchten dem Feuer gleich. Heißt bauen den Enkeln ein neues Reich. Wer nicht durch die Glut geschüttelt, wird von Flammen nicht gesegnet. Wer im Kampf nicht mitgeschritten, dem ist Fodern nicht begegnet. Wer den Glauben nicht errichtet, als die Nacht uns überfiel, kann nicht, wenn der Morgen lichtet, Führer sein zum Ziel. Sonnen, das Land liegt schwarz und schweigt, nur eine helle Stimme klingt, die uns des Lichtes Botschaft bringt. Blau silbern sich der Himmel neigt, Sonnen, aus schwarzen Boden steigt, Flamme, die das Dunkel zwingt, die streben zu den Sternen springt und Feuer hell den Weg uns zeigt. Sonnen, du wendest heiliges Licht auf Menschenherzen trüb und bang. Du heißer Strahl, der Stahl zerbricht, der Seele Kümmernis bezwang. Du alter Zauber, tief und schlicht, der Flamme Schein, der Stimme klang. Du weißt gekannt, dass hier bei Nacht Allvater heimlich singen. Doch ist ein Tag, weil bei Tag ein reines Herz gedrängt. Könntest du vor Heim und Heim gescheit den Feinde viel erlauben. Die Flamme reinigt sich vom Rauch, du reinigst uns vom Glauben. Braucht bei uns den alten Brauch, ein Licht, der will es rauben. Ich glaube an der Sonne und segne mit Kraft, an der Erde heilige Mutterschaft. Ich glaube an das Baum und Licht mit dem Glück, der gereifte Frucht in den Boden zurück. Wo neue Wachstum steht, neue Erden. Ich glaub nicht an endliche Stunden sterben. Denn zieht eine Morgen auf jeder Nacht und Wandlung allein ist im Todesland. Ich glaub an der Sterne Gesetzesbahn, die keine Willkür je untertan. Ich glaub an das Blutes Volk und Meer. Gemeinschaft, Sieg und Freiheit und Wehr. Ich glaube an mein und des Freundes Herz. Für immer verbunden, in Glück und Fern. Ich glaube an das Leben schützenden Sinn, weil ich ein Trotzer und Fester bin. Feuer, steh auf tiefer Erde, wie ein aufgerichtet Schwert, das den Neid und offen Unheil, weit von diesem Acker wehrt. Wenn zum Acker wird der Boden, den ein Deutscher je betrat, weil er geht den Schritt der Pflüger und sein Handwerk ist die Saat. Deutschland, die Liebe steht, Ausfall ist verdammt. Und die Freude, diese Werke, ist allen Trotz gemacht. Wächst das Feuer deines Glaubens, mitten in die Dunkelheit, bis die Glut die Menschen abtrug und das Land sternenweit. Sonne wendet, alles endet, neu beginnt der Pfad. Alte Treue mag aufs Neue leiten unsere Tat. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, sollt ihr befragen. Was keiner anbringt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, sagt sie glauben. Wenn alle mittun, stehen allein. Wo alle loben, hab Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Auf, nun tragt die Feuerbrände. Lasst die helle Spuren ziehen. Dass sie bis zur nächsten Wende als ein ständig Mahnmal glühen. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wende stets zum Schutz und Trotze, brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Esch bis an den Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sand sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang und zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sand. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sand. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfang. Blüh im Glanzen dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dieses Glückes für deutsches Vaterland. Ein Volk lebt, solange in ihm Menschen leben, die fähig sind, die Erhaltung seiner Ganzheit höher zu schätzen als sich selbst. Freiheit! Ich will keine Last und keine Lust versäumen. Es sind Fröhlichkeit, die siegt. Balken. Denn wie gesagt, mögen wir erben. Unseren Erben gilt an die Pflicht, ihn zu erhalten und zu gestalten. Und Deutschland hört nicht. Wir denken an die hingerichteten, gefallenen und in den Tod getriebenen Soldaten der Waffen-SS. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Wisset, im Windschutz wachsen keine Helden. Wir schlagen die Brücke von Mann zu Mann, wir wenigen unter den vielen und tut uns die Masse in bitteren Bann. Wir folgen den heiligen Zielen. Wir suchen den Pfad in den kommenden Tag. Wir sehen es unter den Blinden und glauben, es komme da immer, was mag. Wir werden ihn finden. Ach, reichet mir, Kameraden, die Hand. Ich suche euch unter den anderen. Uns kettet ein Wille und einigt ein Band ins bessere Deutschland. Zu wandern. Als Söhne einer sterbenden Zeit erliegt nicht den drückenden Tagen, denn ihr seid die Zukunft und macht euch bereit, die Brücken zur Freiheit zu schlagen. Wir sind nicht die Letzten von gestern. Wir sind die Ersten von morgen. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern in keiner Not und Nöte und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, lieber den Tod. Wenn der Knechtschaft leben, Städte und uns den Städten und der Macht der Menschen. Rückt heran zur Feuerstunde. Flammenrunen sollen mahnen. Unvergänglich ist die Kunde der zu Tod gebrannten Ahnen. Wisst ihr noch das schöne weiße Heidenweib mit roten Haaren, das bei Priesterchorgedröhne nackt zum Brandpfahl ward gefahren? Wisst ihr noch die greise Trude, Rostfleisch barg sie unter Kesseln. Mordbrand warf man in die Bude, gellend warf sie sich in Fesseln. Wisst ihr noch des Bodenkinde, wie es das Kreuz nicht küssen mochte, dass man streckte auf der Winde, bis sein Herzlein nimmer pochte? Hört ihr noch des Baden Stimme, der des Waldes Lieder sang, als die Mönche seine Klauen um ihn schlang? Kennt ihr noch den treuen König, dem die Taufe nicht behagte? Freiheit blieb im Kloster wenig, wo ihm Mut und Geist verzagte. Wisst ihr noch den Nordlandbauern, der dem Donau treu ergeben? Unter grausen Machterschauern löschten sie sein Heidenlicht. Hört ihr noch Sirenen heulen, als die Terrorbomber brausten? Kreuzzugsfeuer, Phosphorkeulen auf die Mütter niedersausten? Kennt auch ihr die deutschen Kinder, die zu Sündern Mann gemacht? Sieger waren die Erfinder, die die Schandtat ausgedacht. Kennt auch ihr die deutschen Kinder, die zu Kriechern Mann gemacht? Sieger waren die Verhüter, das Stolz im Herzen ward entfacht. Kennt auch ihr die deutschen Kinder, die an kranker Seele starben? Sieger waren die Beschimpfer, bis sie sich das Leben nahmen. Heute sind wir zum Schwur gekommen, Tat und Untat wird vermessen. So. Doch ihr treuen, frommen Freien, keiner ist von euch vergessen. Schutztürme wollen wir bauen und Mauern aus Stein. Und für die Sprüche der Lauen soll Pest und Schwefel sein. Je dunkler die Nacht, desto heller das Licht. Wir fassen uns jetzt an die Hände und kreisen ums Feuer mit dem Ruf Heil, Sonnenwende, Heil. Es fängt langsam an und dann steigern wir uns. Heil, Sonnenwende, Heil. Heil, Sonnenwende, Heil. Heil, Sonnenwende, Heil. Heil, Sonnenwende, Heil. Heil, Sonnenwende, Heil. Heil, Sonnenwende, Heil.